Die Delegation der staatlichen Hauptverwaltung für Nachrichten und Pressewesen, Radio, Film und Fernsehfunk Chinas und der Exekutivdirektor des Programms für die Verbreitung der Umweltbildung, die für die Teilnahme an der 10. Internationalen Ausstellung der wissenschaftlich-technischen Bücher Pyongyang in der TV-Jaka weilen, widmeten dem Marschall Kim Jong-un die Geschenke, die jeweils einem koreanischen Mitarbeiter übergeben wurden. Zugestellt wurden auch die Geschenke, die die Fernost-Zweigstelle der Russischen Akademie der Wissenschaften und die Chinesische Verbindungsgesellschaft für Völkerfreundschaft den Genossen Kim Jong-un widmeten.